nach links, schaust du nach rechts, sind da nur Wände. Ich bin dein Tunnel, der dir so vertraute Fremde. Weißt längst nicht mehr, gehst du voran oder zurück. Klein ist dein Horizont mit einem Tunnelblick. Lauf nur fort, such nach dem Licht. Doch den Ausweg findest du hier nicht. Willkommen in der Dunkelheit. Bleib wahr. Willkommen in der Einsamkeit. Ich bin der Anfang aller Enden. Zwischen meinen Tunnelwänden nagt der Zahn der Zeit. Lieben oder hassen, ich lass dich nie mehr gehen, du musst dich selbst rauslassen. Läufst geradeaus und doch immer schön im Kreis. Mein Karussellsgeist, das fordert Zeit.